1. Es ist zwar nicht vorteilhaft, sich selbst zu rühmen, denn wird ich nun auf Visionen und Offenbarungen eingehen, die mir der Herr zuteil werden ließ. 2. Ich kenn einen Menschen in Christus, der wo wir sehen jaren bis in den dritten Himmel in Trucht word, ob dies im Körper oder außerhalb gesche, weiß allein Gott. 3. Von diesem Menschen weiß ich sicher, dass an einen besonderen Ort geführt word, wobei die genuen Umstand sein Zustands ne Gott bekannt sind. 4. A word in das Paradies in Trucht und Vernam dort an ausbrecklich wird, die ein Mensch unter keinen Umstanden wiedergeben darf. 5. Über ein solche Erfahrung will ich mich rühmen, doch was mein eigen Person betrifft, wird ich ausschließlich mein Schwachheiten herbeheben. 6. Selbst wenn ich mich rühmen wollte, wer ich kein nah, da ich die Wahrheit sage, denn halte ich mich zurück, damit niemand mehr in mir sieht, als mein Handeln und Reden rechtfertigen. 7. Zu verhindern, dass ich wegen der außergewöhnlichen Offenbarungen überheblich word mir ein Leiden auferlegt, das wie ein ständiger Schmerz wirkt. 8. In Bezug auf dies Belastung habe ich den Herrn Dremel in ständig angefleht, dass diesen Zustand von mir nehmen möge. 9. Antwortet mir jedoch, dass sein Neid für mich ausreichend sei, da sein gottlich Kraft gerät in der menschlichen Schwachheit eivel Wirkung entfaltet. 10. Daher akzeptiere ich mein Schwachheiten, Misshandlungen und Not im Christi Willen mit Freud, denn gerät wenn ich schwach bin, verfuge ich über war stark. 11. Ich habe mich wie ein Unverstandiger verhalten, doch hat mich dazu gezwungen, obwohl ich endlich mein apostolische Autorität hat it bestätigen müssen. 12. Die Merkmale eins waren Apostels Worden unter Uke Dirch Gross Ausdauer soe Dirch Sachen, Wunder in Kraftvoll Taten Zweifels frei unter Beweis gestellt. 13. In welcher Hinsicht wordet a gegenüber anderen Gemeinden benachteiligt, außer dass ich uke finanziell nicht zur Last gefallen bin? Bitte verjebt mir dies vermentlich angerechtig Keat. 14. Nun bin ich beret, uke zum dritten Mal zu besuchen, one uke finanziell zu belassen, da ich nicht juren besitz, sondern uke selbst gewinnen mokti. 15. Ich bin beret, als zu opfern und mich selbst für eue Wohligeien hinzugeben, solti mein lieb zu uke etwa dazu führen, das ich wenn ich geliebt word? 16. Es mag sein, dass ich uke nicht direkt belastet habe, doch manche werfen mir vor, ich hat uke dirch list und hinterhaltig keet für mein Zweck gewonnen. 17. Habe ich uke etwa dirch einen der Manner ausgebütet, die ich in meinem Auftrag zu uke gesandt habe. 18. Ich bat Titus, uke zu besuchen, und sandt einen weiteren Bruder im, hat Titus uke in igen deiner Weise finanziell ausgenutzt. Handelten wir nicht im selben Geist? 19. Denkt schon lange, das wir uns vor uke rechtfertigen wollen? Wir reden vor Gott in Christus und als, was wir tun, die und allein ihr geistlichen Erbauen. 20. Ich befürcht nämlich, dass ich uke bei meiner Ankunft nicht so vorfind, why ich es wunsch, und dass mich ebenfalls anders erleben must, als es uke erhofft. Ich sorg mich vor Streit, Eifersucht, Zorn, Egoismus, Verliumdung und allgemeine Anordnung innerhalb der Gemeinde. 21. Ich habe Angst, das Gott mich bei meinem Wiederkommen wegen uke demütigen word und ich über Jean trauen muss, die trotz früher Sünden kein ruhiges Zeit haben.